so werden wir zusammen umkommen.« »Das wohl, aber auf sehr verschiedene Weise, mein kleiner Narr. Denn ich werde sterben, ehe das Nichts hier ist, aber du wirst von ihm verschlungen werden. Das ist ein großer Unterschied. Denn wer vorher stirbt, dessen Geschichte ist zu Ende. Aber die deine geht weiter ohne Ende als Lüge.« »Warum bist du so böse?« »Ihr hattet eine Welt und ich nicht.« »Was war dein Auftrag?« »Diejenigen, denen ich diene und die Vernichtung Phantasiens beschlossen haben, sahen Gefahr für ihren Plan. Sie hatten erfahren, dass die kindliche Kaiserin einen Boten ausgesandt hatte, einen großen Helden, und es sah so aus, als ob er es doch noch schaffen würde, ein Menschenkind nach Phantasien zu rufen. Es war unbedingt nötig, ihn rechtzeitig umzubringen. Dazu schickten sie mich aus. Ich fand auch gleich seine Spur, holte ihn langsam ein, aber dann, am tiefen Abgrund bei Ygramuls Netz, habe ich seine Spur verloren, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Also suchte ich weiter, irgendwo musste er ja sein, habe aber seine Spur nicht mehr gefunden. So bin ich zuletzt hierher geraten. Ich hab's nicht geschafft, aber er auch nicht, denn Phantasien geht unter. Sein Name war Atreus.